wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Kennen die Lad wieder Blitzschorn hat. Smell, I can't take the noise. Got no money to move out, cause I got no choice. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause the others all around me are possessing my car. Got the wrong education, humanistic hell inflation. Wanna stay away from all kind of nation. Now you and I sing the sad, sad song. From staying outside, no matter how young. Und über ging ein Jazz-Hassel über. Und wenn es da so zugeht, bleibt da gar nichts anderes über. Und über ging ein Jazz-Hassel über. Und das nicht nur da, sondern auch daraus hinüber. Und ich hol mir nur für den was gehen muss gehen, dann gehen so im Mauer im Kreis herumrennen. Und ich hol mir nur für den was gehen muss gehen, dann gehen so im Mauer im Kreis herumrennen. Und Jupiter und Mars und der Hefen ganz alas und die Ring vom Saturn und sie tanzen blöd die Buben. Die Sonne die geht unter und du selber du gehst drüber. Und wenn's so blöd hier geht, bleibt da gar nichts anderes über. Und ich hol mir nur für den was gehen muss gehen, dann gehen so im Mauer im Kreis herumrennen. Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an dem Tag und er mag aber nicht jeden. Sonst geht's da nicht schlecht.